Es ist eine eindeutige Botschaft der Bundesregierung an Venezuelas Staatschef Maduro. Werden nicht binnen 8 Tagen Wahlen angekündigt, sind wir bereit, Juan Guaido als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen politischen Prozess einleitet. So eine stellvertretende Regierungssprecherin per Twitter und weiter, das Volk Venezuelas muss frei und in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Zusatz, wir arbeiten eng mit europäischen Partnern zusammen. Eine abgestimmte Forderung, die ebenfalls per Twitter auch vom französischen Präsidenten sowie dem spanischen Ministerpräsidenten verbreitet wurde.